Alle Gästelistenplätze sind vergeben, sowie auch die netten Platten vom Alex Bau. Und deswegen geht es jetzt auch direkt weiter mit Alex Bau in the Mix bei Pitch Control. Und ihr braucht nicht mehr anrufen, legt auf, erst nächste Woche wieder. Dankeschön.

3 Minuten nach 12, fast schon 4 Minuten. Was soll das? Wir sind immer noch auf Sendung. Der Alex ist unstoppable, macht auch noch einen kleinen Moment weiter und ihr seid immer noch bei Pitch Control. Weiter geht's mit Alex Baum.